Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Hallo Rüdiger! Ja, hallo Bernie! Hey! Falls sich der ein oder andere Hörer gefragt haben sollte, was wir hier für Hits servieren, das war Zuko, der singende Wirt mit So bin ich. So bin ich. Und mit Zuko bin ich verwandt. Mit Zuko, du bist. Warum hast du mir nie gesagt, dass du mit Sido verwandt bist? Zuko, ach so, kommt aus Niederbayern und besitzt dort eine Kneipe, ist der Vater meines Schwagers. Hm. Und diese Kneipe ist ein Phänomen, Rüdiger. Ich bin nicht so der Wirtshausgänger und habe die Kneipe eigentlich immer ein bisschen gemieden, jetzt nicht aus Aversion gegenüber Zuko und seinen Songs, die ich übrigens ganz gut finde und auch schon mal in einem Sketch in Kafka vs. The Web verwendet habe, nämlich Fahrschule Dieter Schwanitz, du erinnerst dich vielleicht. Oh, ja. Sondern weil ich halt einfach nicht so der Wirtshausgänger bin und abends auch meine Zeit, wenn ich bei meinen Eltern bin, eher mit meinen Kindern verbringe oder meinen Eltern statt in der Kneipe. Aber jetzt war ich mal da, und zwar beruflich, wir haben da was gedreht und ich muss sagen, ein fantastisches Miteinander von Jung und Alt. Das habe ich so in der Stadt noch nicht gesehen, dass sich Leute quasi, dass sich ein Treffen, um es mal mit Star Trek zu sagen, ein Treffen der Generation. Auf Deutsch gesagt, es spielen alle Karten, ja, sitzen teilweise an sich überschneidenden Tischen, also Jung und Alt, es gibt quasi Feindkontakt. Ja. Und aber es ist alles super freundlich, es ist super zivil, alle spielen Karten, niemand nutzt es so wie wir Abiturienten damals haben es genutzt, wir sind einfach nur da besoffen und dann musste irgend so ein armer Idiot, der nichts getrunken hat, musste uns dann in die nächste Disco fahren, ja, ins Roxy oder ins Max. So hieß das bei uns oder in Siegen auch. Strich 8. Und nein, aber da bleiben die Leute bis 2 Uhr früh. Entschuldigung, ihr seid im Strich 8er gefahren oder es gab eine Kneipe, die Strich 8 hieß? Es gab eine Punk-Disco, die hieß Strich 8. Oh mein Gott. Ja. Oder es gab in Landshut auch noch das Rolling Stone. Foreshadowing. Aber da bleibt jeder bis um 2 Uhr früh und hat Spaß. Und ja, das Tolle ist, es läuft sehr zivilisiert ab. Alle essen Schnitzel und trinken Bier. Bis auf die Fahrer, die trinken alle schön Spezi. Bei uns war das egal. Bei uns hat auch der ein oder andere Fahrer Bier getrunken damals. Ja. Und dann kommt dazu, dass Zuko, der singende Wirt, hin und wieder einen zum Besten gibt. Unter anderem den Song, den wir gerade gehört haben. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Und alle klatschen mit und die Stimmung ist bombastisch. Und ich muss wirklich sagen, dieser letzte Heimatbesuch bei Zuko im, ja, Gasthaus hat so ein bisschen seit langem wieder meine Wehmut nach Landleben in mir ausgelöst. Gibt's ja gar nicht. Ja. Ist auch schon wieder passé, seit ungefähr eine Stunde zurück in Berlin. Hat mich schon. Nee, aber es war wirklich schön. Es war wirklich schön. Und das Landleben, Rüdiger, ich würde dich gerne mal mitnehmen. Oder vielleicht können wir es mal so machen, wenn du sowieso in, ja, Burghausen bist. Ja, das müssen wir wirklich mal machen. Dass wir uns mal treffen und wir podcasten vom Zuko aus. Das wäre doch mal ein Ziel. Vielleicht so zum Saisonabschluss in den Sommerferien oder so. Ich sehe uns vom Zuko aus, direkt, ja, vom Wirtshaustisch. Wir können den Laptop ja genauso mitnehmen. Und dann spielen wir das gleiche Lied wieder ein, aber live. Der singt's für uns. Und wir haben auch O-Töne von Gästen zur zurückliegenden Saison. Wahnsinn. Das wird völlig irre. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, du, ist nicht wirklich überraschend, aber ja, ich freue mich auch. Ich wollte eigentlich den Podcast eröffnen mit einem guten Klausnitz-Witz. So, ja, zum Beispiel wie... darfst du nicht meine Unterlagen gucken? Nein, das möchte ich nicht. Nein, das tue ich nie wieder. Ja, dann, es tut mir leid, Bernie. Wird mir auch selber bewusst, wie unspontan das alles ist, dass ich nur ablese. Also, tut so, als käme es spontan. Aber niemand außer dir könnte da, ja, was draus lesen. Was? Also, ja, zum Beispiel, ich dachte, man fängt mit so einem harten Klausnitz-Witz an. So, wie nennt man einen arbeitslosen Klausnitzer? Keine Ahnung. Nazi. Nazi. Ja. Nee, aber man muss sagen, der größte... der größte Witz hat eigentlich Klausnitz selbst schon gemacht, indem sie quasi den Heimleiter von dem Flüchtlingsheim, wo diese armen Leute dahin transportiert worden sind, bevor sie von den Arschlöchern angegriffen wurden, das Heim einem Heimleiter unterstellt haben, der bei der AfD ist. Ja. Das ist schon Pointe Nummer 1. Ja. Also ob das nicht schon surrealste Pointe genug wäre, heißt, ja, der Mann auch noch Hetze. Nein. Ja. Nein. Ohne Witz. Ich weiß jetzt nicht, ob er Dr. Thomas Hetze heißt oder so, aber er heißt auf jeden Fall Hetze mit Familiennamen. Und seine Frau heißt Schlimme mit Nachnamen. Ich weiß nicht. Da kann man eigentlich keinen mehr draufsetzen. Rüdiger, ich lache, es war nur so ein Anstandslacher eigentlich. Ja, finde ich nett von dir. Wer weiß, vielleicht hat da draußen jemand geschmunzelt. Ja, das reicht ja auch. Reicht ja auch. Mehr wollen wir gar nicht, oder ich? Ja, let's get to it. Also ich habe hier eine Menge zu sagen. Ach so, ich wollte vielleicht noch sagen, dass aufgrund der eher misslichen Zustände, in denen sich die Moral unserer Nation gerade befindet, sind natürlich Intellektuelle wie wir aufgerufen, auch eigentlich die guten Klausnitz-Witze zu machen und eigentlich die gute Satire zu machen, die warmherzige, die soulige Satire, weil sonst wird uns die Butter vom Brot genommen, das heißt, es wird uns natürlich ohnehin, weil uns ja keiner hört. Sonst wird plötzlich das moralische und satirische Gewissen unserer Nation wird plötzlich bestimmt von Leuten wie Oliver Pollack, Mickey Beisenherz, der Scherzkanone, André Böhmermann oder wie er heißt? Jan. Und Gustav Schulz. Gustav und Herbert. Was, Olli, ich weiß, dass er Olli Schulz heißt. Natürlich. Ja. Der Boxer. Ja, die Olli. Siehst du, also solche Witze, okay, aber ich verstehe dich. Ja, ich finde sogar, dass du recht hast. Die sind mir zu gehässig. Die kämpfen Gehässigkeit mit Gehässigkeit. Oder wie es bei Metallica hieß, fight fire with fire, the ending is near. Und hast du übrigens gelesen, dann werde ich meinen Wortschwall auch wieder etwas zügeln, dass führende NASA-Forscher, wenn es sowas überhaupt gibt, wenn sowas nicht ein Widerspruch in sich ist, rausgefunden haben durch so einen Draufblick auf die Erde, so einen statistischen, dass wir nichts anderes als eine weitere Hochkultur wie die Römer, Maya, Inkas, Ägypter, Maya, ja, genau, Ägypter, Griechen, die wollte ich raus. Griechen kann man auch sagen, ja. Die quasi ihre Ressourcen aufbrauchen wird und dann sang- und klanglos untergehen. Aber der Gedanke ist mir auch schon mal gekommen. Ja. Dir auch wahrscheinlich. Auch, ja. Ich frage mich nur, wie lange. Wie lange noch, ja. Naja, sind wir auf dem absteigenden Ast? Man könnte... Nee, eigentlich geht es, glaube ich, so... Ich glaube, wenn man jetzt alles mal so im Schnitt nimmt, dann geht es jedem besser denn je. Eigentlich schon. Ja. Vielleicht fällt auch nicht jede Hochkultur so hart, wie die Mayas gefallen sind. Vielleicht wird es immer so ein Tick besser. Mhm. Du meinst, dass nicht alle absaufen? Ja, nicht so komplett vielleicht. Vielleicht bleibt ein bisschen was übrig. Die eine oder andere Festplatte, der eine oder andere Podcast. Ja. The Time Capsule. Wir können auch so eine Time Capsule machen, wo wir so ein paar Podcasts für uns verstehen. Ja, das. Und dann denken die Leute, die wären so gewesen, die Leute. Nacktfotos von uns und ein Podcast. Ein Podcast, oh Gott. Dann sagen die so, no wonder they were doomed to fail. Gut, dass sie untergegangen sind. Ja, oh my God. Ihre Körper waren ja für schwere Arbeit nicht mehr geeignet. Wir machen eine Time-Capsule, das ist unser neuester Plan. Okay. Rudolf, es war ein interessanter Spieltag. Ich habe ihn, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich ihn gern gesehen und ich spreche gern mit dir drüber. Ich schäme mich auch immer noch für meine Aussage vom letzten Podcast. Dass nichts los war. Ich bin ich total, es ist immer was los. Mein Gott, wie viele Menschen spielen und Sport machen und trainieren und sich bemühen und in die Stadien gehen und ich arroganter Sack, sitze hier und sage, der Spieltag hat nicht viel hergegeben. Vor allem du als nachwachsender Hertha-Fan hast fast immer was zu feiern. Eigentlich schon. Ja, krass. Auch Andrew, der Wirt unseres Vertrauens. Ja. Ja, man vertraut ihm besser, weil sonst. sagt ja auch, na klar, spielen die immer unentschieden, aber man muss ja mal sehen, gegen wen. Ja, hat er ja recht. Ja. Hertha ist doch gut dabei, immer noch am dritten. Und es spielt ja auch sonst, gewinnt ja auch sonst keiner. Und sonst gewinnt ja auch keiner, außer wie heißen die? Bayern, ja. Ja, keine Ahnung, schon vergessen. Rüdiger. Ja? Möchtest du deine Rubrik für uns darlegen? Rüdiger Rudolf breaks it down for us. Das könnte ich tun. Pass mal auf, dann mach ich das mal. Gut. Rüdiger Rudolf breaks it down für euch. Okay, Schalke empfängt Stuttgart und in der 74. den Ausgleich 1:1. Hannover is taking Abstiegsangst to a new level. Man verliert 0:1 zu Hause vor heimischen Schafen gegen Augsburg. Sorry, taking Abstiegsangst to a new level ist wirklich dein bester Downbreak. Wirklich? Ever. Ja. Keep Good. Going. Yes. Auch zu Hause stimmt bei Bayer die Chemie nicht und man verliert. Jetzt, hör doch mal. Ich habe doch vor zwei Folgen mal gesagt, es gibt Witze, die auf der Hand liegen, die aber nie langweilig werden. Das ist einer davon. Darmstadt. Ne? Ich wundere mich selber. Ja. Okay, weiter so. Okay, also auch zu Hause stimmt bei Bayer die Chemie nicht und man verliert gegen den BVB, den Trainer und den Schiri und 0:1. Das rheinische Derby Gladbach-Köln endet mit einem 1:0 Sauerbraten. Das war ein Quatsch. Ja, die Bayern freuen sich über einen genialischen Arbeitssieg gegen die Lilien, 3:1. Mühsam ernährt sich die alte Dame Hertha gegen Wolfsburg mal wieder unentschieden, 1-1. Hoffenheim trifft gegen Mainz den Nagelsmann auf den Kopf, 3-2. Die Schanzer machen sich gegen Werder 2-0 in der ersten Liga breit. Und wo wir gerade dabei sind, am Freitagabend öden sich Frankfurt und der HSV 0-0 an. Ah, ja. Typisches Freitagabendspiel. Eben. So, ich habe gesehen, das Bayern-Spiel. Ja. Ich gucke jetzt ja immer so, ich weiß nicht, ob jetzt dann gleich die GZ vor der Tür steht, wenn ich sage, dass ich das Bayern-Spiel auf so komischen Streams gucke. Ach so. Aber sag ich ja nicht. Ich sag's ja nicht. Ich sag ja nur. Aber du zahlst ja auch. Ach so, naja. Na, Internetgebühr. Internet. Stimmt. Du zahlst ja. Es gibt gar nicht sowas wie illegalen Stream, weil ich zahle ja auch fürs Internet GEZ. Du, ich sag ja was, das heißt auch nicht mal mehr GEZ. Nee. Das heißt Rundfunkbeitrag oder so ähnlich. Wie kürzt man es ab? Grinsen. Ingrinsen. Ingrinsen. Okay, ich zahle auch Ingrinsen. Da steht die Ingrid vor der Tür und sagt so, Bernie. Ja. Das ist Schluss mit Streamen. Okay. Na, ich habe ja nur gesagt, falls. Ach so. Auf jeden Fall habe ich es gesehen. Na, wo habe ich denn dann gesehen? Wo hast du es gesehen? Im Rewe-Hotel. Ich, da im Rewe, da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir gleich dazu. Und ich muss sagen, ich finde jetzt, meine Bayern-Müdigkeit hat sich nicht ganz erledigt, aber ich habe ein bisschen Optimismus für das Spiel gegen Juve, wozu ich dich übrigens herzlich einlade hier. Das ja, Tag. Das ist jetzt Mittwoch, morgen, ne? Glaube ich, oder? Nee, ich glaube, nee. Ist es Dienstag? Ich glaube, das ist morgen. Aha. Ah, müssen wir nachgucken gleich, ja? Ja, wir gucken gleich nach. Und ich finde, ich kann sowas erkennen wie einen neuen Willen und eine neue Motivation und eine neue Freshness, auch so ein bisschen bei Bayern. Ja. Aber ich habe meinen Doha-Airport-Schock noch nicht ganz abgelegt, aber ich finde den Pragmatismus, mit dem Pep und die Bayern-Spieler jetzt vorgehen, ich finde den ganz schön sexy, ehrlich gesagt. Diese Schönspielerei, natürlich auch toll, und es gibt es ja auch immer wieder. Und wobei, muss man sagen, wenn Müller so ein genialer Fallrückzieher oder Seitfallzieher gelingt, dann ist es nicht Schönspielerei, sondern es ist eigentlich nur ein Missverständnis. Wobei beide Tore eigentlich ziemlich irgendwie schon speziell waren, ja. Ja, aber bei Müller ist es, glaube ich, eher so ein orthopädisches Missverständnis. Es hat, glaube ich, mit einem Kunststück nichts zu tun. Ja, er ist ja auch gefragt worden, das fand ich auch bezeichnend, ob das jetzt, was das denn jetzt technisch, was war das denn jetzt, ein Fallrückzieher? Und dann hat er gesagt, es war ein Tor. Ja. Ja, und das ist irgendwie typisch Müller. Und ich glaube, mit der Haltung schießt man auch so Dinger. Ja, absolut. Aber es war pragmatisch, weil da kam der Ball und man hat gesehen, der denkt sich jetzt, der Ball kommt, ich muss ihn verwerten. Es wäre ja doof, wenn ich einen Ball an der Stelle hier allein auf weiter Flur nicht verwerten würde. Aber wie? Mit welchem Körperteil komme ich jetzt am schnellsten dran? Okay, Penistor ausgeschlossen, dann probiere ich alles andere. Da hätten wir mal was zu reden. Ja. Ja. Klose hat mal ein Penistor geschossen. Klose? Ja. Schreib dir mal als Hausaufgabe auf, Penistor Klose. Ist das, finde ich das so bei YouTube? Oder bei YouPorn? Ja, das Penistor Klose. Ist dann die Frage. Was gab es denn sonst noch bei Bayern? Was habe ich mir aufgeschrieben? Rafinha ist ein Idiot. Und, also eigentlich nicht, im Grunde genommen nicht, aber das Foul an Sandro Wagner, das war sehr gemein. Sehr gemeines Foul. Und Sandro Wagner, ne, einer der von mir meist geschmähtesten Spieler hier, also auch schon in der, also noch die Print-Kolumne hätte ich was gesagt, die Online-Kolumne, die geschriebene Kolumne gab von mir. Und jetzt ist Sandro Wagner tatsächlich nicht nur ein bestimmter Spieler und Kapitän, teilweise bei Darmstadt, sondern er ist tatsächlich einer der prägenderen Stürmergestalten in der gesamten Liga. Ja. Wie konnte es so weit kommen? Weiß ich, es kommt darauf an, für was hast du ihn denn so geschmäht? So immer mal wieder pro Spiel, weil er dachte, heute war er schlecht, dann auch schlecht oder insgesamt? Also oder? Weil er nicht besonders gut spielt und weil er so einen komischen Bart hat auch. Siehst du, sowas habe ich mir nämlich gedacht. Ethan Hawke, 90er Jahre Bart. Das stimmt. Wobei der jetzt wieder. Wobei Max Kruse ja auch so ein Ding hat, der sein Kind, das verlängert. Du hast ja mich mal gefragt, Rüdiger, was stimmt mit dem was Gesicht? Stimmt nicht mit dem Gesicht von Max Kruse. Ja. Es ist dieses. Zu lang. Dieser wahnsinnig lange Kieferknochen, glaube ich. Und dann reden wir eigentlich nur über Äußerlichkeiten. Ja. Ja. Wir dürfen das. Ja. Na, das ist unsere moralische Pflicht. Nein, das unterscheidet uns von anderen besseren Podcasts. Das unterscheidet uns von Micky Beisenherz. Und Oliver Polak. Die immer so auf die moralische. Wir gehen wenigstens mal auf Äußerlichkeiten noch. Wir gehen. Die nicht auch? Ja, nein, natürlich die auch. Ach die so. Viel mehr. Die reden auch. Die sind aber auch immer. Die Komik von denen, die ist super sad, um mal so einen Oliver Polak-Ausdruck. Die geht von so einer schlechten Grundstimmung aus irgendwie, finde ich. Hm. Ja, die von Micky Beisen jetzt nicht, die ist eher so karnevalistisch geprägt. Die von Oliver Polak geht von so einer depressiven Grundstimmung aus. Was man wohl oft auch mit so jüdischem Humor assoziiert. Man muss ja auch arbeiten mit dem, was man hat. Ja, genau. Aber das ist nicht meins, muss ich sagen. Ja, ich habe es eher wütend und lustig. Das ist mein Humorprädikat. Wütend und lustig. Wütend und lustig, das schreibe ich mir direkt unter Klose Penistor auf. Das gefällt mir. Wütend und lustig. Ja, ich muss an Bill Burr denken. Passt auch gut zu Penistor, finde ich. Ja. Aber wie sind wir da hingekommen? Sandro Wagner. Ja, genau. Der Bart. Wobei, ja. Mein Freund Tim hat gesagt, der Bart von Sandro Wagner, also er hat nicht Sandro Wagner benannt als Beispiel, sondern der Bart von Ethan Hawke in den, der Reality Bites Bart. Der, ja. Der, aber auch Before Sunrise hat er den auch gehabt. Genau, der käme zurück. Ach. Ja, der wäre wieder im Kommen. Und ich habe neulich auch im Macke Prinz, dieser schönen Bar am Zionskirchplatz, schon den ersten, die ersten Ausläufer gesehen. Ausläufer. Ja. Was habe ich noch? Wir müssen auf jeden Fall noch, achso, ich habe ja noch was zu Bayern. Ich finde jetzt, wo Ribéry zurück ist. Ja, da sind einige zurück, aber ja, Ribéry ist zurück, ja. Götze ja auch, aber der darf nicht spielen. Ribéry ist zurück und Robben spielt auch. Und ich finde jetzt nochmal so der, zwei Sachen. Das könnte tatsächlich nochmal die triumphale Rückkehr werden von einer Champions League mit Ribéry. Ja. Und die alles in Grund und Boden spielen, plus Costa noch als Extra. Coman kann man eigentlich draußen lassen, braucht man gerade nicht. So, aber vielleicht aber der gute eigentlich ist, aber eigentlich ist es auch ein schleichender Abschied von den beiden. Eigentlich, glaube ich, ist es so ihre Ehrenrunde, wo sie nochmal so richtig zusammenspielen und richtig was reißen und Bayern was bringen. Das könnte so eine große Abschiedstournee werden jetzt, die letzten Champions-League-Spiele, vorausgesetzt, man fällt nicht raus gegen Juve. Es hat mich so ein bisschen mit Ehrfurcht erfüllt, als Ribéry da zurück auf den Platz gekommen ist. Hat er auch gleich zwei entscheidende Vorlagen. Eins war abseits, das Tor dann von Lewandowski, aber eins ging direkt rein. Das ist ja sowieso faszinierend, ne? Auch, ich meine, der Ribéry war ja jetzt schon vor ein paar Wochen schon mal kurz da, hat er sich ja direkt wieder verletzt, hat er ja auch sofort ein Tor geschossen. Ja, genau. Also wenn der zurück ist, dann ist der auch wirklich zurück, ne? Und das, früher hat er ein bisschen gebraucht, aber jetzt merkt er, time's running short, jetzt muss ich gleich mal spielen, so richtig. Toll, finde ich schön, dass er wieder da ist. Und Robben ist so super wichtig. Robben, also selbst wenn er nichts trifft oder ein paar Mal Latte oder irgendwie lieber hätte abgeben sollen, ist völlig egal, weil Robben ist derjenige, der diese Räume aufreißt. Was oft beim Bayern-Spiel so ein bisschen statisch wirkt, passiert nicht, wenn Robben kommt. Weil Robben ist einfach, erstens mal wechselt der so vehement die Seiten mittlerweile, die Flügel auch, und ist so, gut, sein Torschuss ist immer noch derselbe und ausrechenbar, aber in der Bewegung dahin, in der Bewegung auf den 16er zu, ist er so schwer ausrechenbar mittlerweile, dass er für so viel Unruhe sorgt und solche Löcher reißt. Das ist aber auf jeden Fall ein Garant dafür, dass Bayern die Champions League dann doch gewinnen könnte. Ich bin jetzt wieder ganz optimistisch und mir hat auch Tasci gefallen, obwohl er so ein bisschen geschlafen hat bei dem Sandro Wagner Tor, aber das kam ja auch überraschend. Mhm. Ja, genau, das wollte ich sagen. Kimmich. Ja, Kimmich, oh, so ein, in die Sache sich reinverbeißer im Mittelfeld, gefällt mir auch gut. Oder, beziehungsweise in der Verteidigung ja jetzt. Mir gefällt auch ganz gut, dass ich jetzt von der Aufstellung von Pep eigentlich keinen Plan mehr habe. Erstens mal weiß ich es nicht, weil ich mich im Vorfeld nicht von Sky-Infos zugetextet werde. Ich werde dann selbst überrascht. Ja. Zweitens verstehe ich es oft nicht. Drittens wechselt es auch während dem Spiel. Und ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, es gibt jetzt keine Aufstellung mehr. Das ist auch was mir gefällt. Das fasziniert mich. Es ist so eine andere Art, Fußball zu spielen. Es ist mir so statisch alles. Hm. Ja. Ist sehr Bayern gelobt. Du also mir ist es auf jeden Fall gelungen, Bernie, in mir das Gefühl zu erwecken, es geht noch was und ich habe Lust, es zu sehen. Dieser Torwart von Darmstadt, ja. Materia, ne? Ja. Kennst du den? Von Lila Wolken und so? Ja, klar. Nein, der ist natürlich Martenia. Der ich war weiß. Gut. Der war irre gut. Ah. Gibt es eigentlich noch schlechte Torhüter in der Bundesliga? Also den einen könnte man ja wirklich... Bis auf den Wittwald von Bremen oder wie der heißt. Ja, also irgendwie stimmt. Also sie sind, so, wie sie alle heißen, Hitz und ich finde auch ständig, dass man denkt, oh, der war jetzt aber gut gehalten. Ja, und in England sagt man doch immer, es gibt überhaupt keine. Tja. Da wird die Premier League doch bestimmt bald auf Einkaufstour gehen. Jetzt deklinier mir doch nochmal die Spiele durch, dass ich was dazu sagen kann. Möchtest du vielleicht etwas sagen zum Spiel Hertha gegen Wolfsburg? Hertha gegen Wolfsburg? Nee. Gut. Ach so, außer dass wir diesen Pal Dardai-Spot gesehen haben, wo der quasi so im Crosscut mit einem Berliner Dirigenten gezeigt wird, wie beide zur Arbeit gehen und wie sehr sich ihre Arbeitsplätze ähneln. Wie Telegen, unser Hauptstadttrainer. Ja, du streichst es schon aus auf deiner Checkliste, ne? Deiner damit ich nenne, will dir doch gleich noch mehr anreichen. Gut. Und genau, was der für so ein, was der für ein Movie, Big Movie-Gesicht hat, der Pal Dardai. Der hat so was Heroisches tatsächlich. Ja. Ich habe das in der Kinowerbung gestern gesehen und das finde ich war fast so leinwandfüllend wie Ryan Reynolds Gesicht. Ja. Ich habe Deadpool gesehen. Ah. Ja. Ach siehst du, das wusste ich jetzt gar nicht, wer da unter der Maske steckt. Ja. Siehst du, wie unbedarft ich bin. Quod erat. Entschuldigung. Deadpool war übrigens gut. Gut. Erzähl was drüber. Ja, hat so ein bisschen Beavis und Butthead-Humor und auch so ein bisschen offensichtlich diese Fourth Wall. Wie sagt man das auf Deutsch? Sagt man die vierte Wand brechen? Nee. Sagt man das? Auf Englisch weiß ich nicht. To break the fourth wall. Ah ja. Wie heißt es auf Deutsch? Die vierte Wand. Ja. Durchbrechen. Ja. Genau. Das war mir, kam mir ein bisschen zu oft. Ja. Die Publikumsansprache, die direkte. Mhm. Aber ich habe ja danach direkt den Coen-Film angeguckt, Hail Caesar. Ja. Und der war natürlich eigentlich Aber dass du da nochmal rausgegangen bist, dir noch ein neues Ticket kaufst, um dann wieder ins Kino zu gehen. Ja, also das finde ich, muss man halt schon auch ehrlich bleiben. Ne? Ja, finde ich auch. Also ich wollte nur sagen, der ist halt voller schöner Set-Pieces und das Wort Set-Piece ist natürlich nochmal Meta-Meta, weil ja quasi das in der Welt der Set-Pieces im Hollywood der 50er Jahre spielt. Und das ist alles wunderschön anzuschauen und Wasserballett mit Scarlett Johansson etc. etc. Und eigentlich könnte natürlich der bessere Film sein, aber er hat irgendwie keinen Spannungsbogen und keinen Rhythmus und ist deshalb eigentlich ein nicht empfehlenswerter, nicht besonders guter Film, wo man auch nicht drüber wegblicken kann, dass die Stars eigentlich sich überspielen, so sich so in diese Farce, dadurch, dass die halt in einer Farce spielen, lässt es nicht vergessen, dass sie diese Schauspieler sind und nicht die Figuren. Und bei Deadpool ist alles irgendwie inhärent, das stimmt alles zusammen, der Rhythmus passt, es gibt einen Spannungsbogen und deshalb ist es natürlich der deutlich niveaulosere Film, aber es ist trotzdem der deutlich bessere Film. Und er ist auch nicht zu Unrecht wahrscheinlich seit Wochen ausverkauft, fast die meisten Vorstellungen hier so, wo ich ins Kino gehe. Aha. Im englischen Original. Zieh an, ja. Wollte ich nur mal so sagen. Wo waren wir? Wir waren eigentlich bei Hertha gegen Wolfsburg, aber wir können weitermachen mit Schalke gegen Stuttgart. Da kannst du was dazu sagen. Ne, ich habe zumindest die erste Halbzeit gesehen, wir nennen das Rebo-Hotel, aber es ist, glaube ich, ein Ramada. Glaube ich nicht. Doch. Ja? Nee, was glaubst du? Doch, Ramada, stimmt. Mercure ist um die Ecke rum. Ja, stimmt. Ne? Und genau, ich habe mit meinem Sohn da in der Hotelbar gesessen. Wir haben Apfelsaftschorle getrunken und haben zumindest die erste Halbzeit gesehen. Haben ein sehr schönes direkt 1-0 von Schalke gesehen. Und man hat das Gefühl, sie werden auch relativ bald nachlegen. Ist ihnen aber nicht gelungen. Und dann in der zweiten Halbzeit, als wir schon weg waren, in der 74. Minute schoss Stuttgart den Ausgleich. Was hat Schalke für einen Eindruck gemacht auf dich? Nicht so schlecht. Wobei auch, also das Tor war insofern kurios, es war ein Kopfball aus 15 Meter Entfernung. Es war ein Kopfball zwischen, es sind drei Stuttgarter Abwehrspieler nicht dazwischen gegangen. Von wem oder stelle ich dich jetzt bloß? Na, jetzt stellst du mich bloß, ich wüsste, wie er aussieht. Nee, er ist ausgeliehen und er heißt, es ist ein marokkanischer Franzose und ich habe seinen Namen vergessen. Okay. Ja, ich weiß nicht. So Richtung. Aber ich weiß auch nicht. Ja, verflixt. Ja. Ansonsten. Stuttgart, man merkte, also irgendwie, als ich gegangen bin, habe ich gedacht, die Stuttgarter werden noch ein Tor schießen. Sie sind unfassbar schlecht gewesen bei Ecken und Freistößen. Ging ich eigentlich auch davon aus, dass Stuttgart sich das nicht so einfach, sich jetzt nicht einfach wieder besiegen lässt. Nee. Die sind gerade so drin. Eigentlich, genau, ja. Machen wir weiter. Ja. Hannover gegen Augsburg. Ja. Tja, ist mir egal. Ja, mir auch. Ja, und jetzt natürlich kommen wir zum Schiedsrichter-Gate. Wie heißt das? Ich habe es Schicksit genannt. Ja. Schicksit. Das war super, das habe ich gesehen. Das war fantastisch. Also, und ich muss auch sagen, was habe ich denn für Notizen dazu gemacht? Unkommoder Typ, Doppelpunkt, Schmidt. Ja, ich finde, ein unangenehmer Typ, will ich damit sagen. Ich finde, dieser Schmidt, wenn ich den sehe, ich kann schon erkennen, seine Autorität als Trainer. Und ich glaube auch, dass er, aber ich glaube, dass er ein bisschen angesteckt ist von dieser Miesmuffligkeit, die man in Leverkusen so pflegt, auch so dieser Spaß war, der bei Rudi Völler. Der Völler ist ihm ja auch sofort zur Seite gesprungen. Natürlich. Aber eigentlich muss man doch sagen, völliges Fehlverhalten. Muss jetzt ein Schiedsrichter alles erklären? Nee, natürlich nicht. Und natürlich hätte man es diplomatischer formulieren können, aber das ändert ja nichts an der Entscheidung. Und sich dazu weigern, dann der Schiedsrichter-Dings Folge zu leisten. Ich glaube, er hat sogar gesagt, ich will noch nicht ins Bett. Ist ziemlich albern, ehrlich gesagt. Ja. Ist albern und unsouverän. Ja. Und es gab ja auch gar keinen Grund so zu protestieren, dass der Ball ein paar 5 Meter weiter nach vorne geschoben wurde. 5,8 Meter waren es, hat Christoph Fuß gesagt. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch kein Grund, irgendwie auszuflippen. Ich habe gelesen, wenn der Schiedsrichter darf das nach eigenem Ermessen entscheiden. Ja, ja, sowieso. Aber selbst wenn ich mit dem eigenen Ermessen nicht zufrieden bin, dann ist es das alleine noch keine spielentscheidende Szene. Mhm. Ich fand das ganz schön peinlich, ehrlich gesagt. Und ich finde, für mich sind jetzt auch, das Foul von Kiesling war auch eindeutig von mir, das dem vorausging. Und Leverkusen sind für mich jetzt so die Motzkis der Liga. Ja. Ja. Das Leverkusener Stadion fasst übrigens nur 34.000 Zuschauer. Ja, ich weiß. Ich fahre oft dran vorbei. Ah. Nicht oft, aber hin und wieder, wenn ich nach Köln fahre. Ja. Das ist schon eher klein, oder? Ja, ist klein. Und es ist vor allem irgendwie, wenn ich das Stadion sehe, dann weiß ich, es sind nur noch 5 Kilometer Luftlinie bis zur Rheinbrücke oder so. Ja, das stimmt. Das ist wahnsinnig nah. Das ist sehr nah. Ist echt näher, für die meisten Kölner näher als das Müngersdorfer Stadion. Ja, besonders die, auf der, besonders die auf der Schelsig wohnen. Sicher. Also rechtsrheinisch. Ja, ich weiß. Ich weiß natürlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich dachte mir, zu wissen, was du meinst. Gut. Und das ist ja die rechte Seite sein muss. Also es wäre ja nicht die Nähe zum Stadion. So rede ich, also... Ich weiß vieles nicht. Das meiste eigentlich. Aber kann mir vieles erschließen sofort aus dem Kontext. Und denke, ich könnte jetzt zugeben, so wie jetzt, dass ich es eigentlich vorher nicht wusste, aber es ist meistens zu müßig. Da ich es ja dann quasi schon verstanden habe aus dem Kontext, was du meinst, kann ich ja auch gleichzeitig behaupten, ich weiß es jetzt. Hm. Ist ja wurscht, ob ich es jetzt weiß oder vor 10 Minuten schon. Und das live. Ja, und das live, siehst du mal? So denken wir. Was haben wir noch hier? Schiri, Zweibrück, Spieler, offiziell davon. Nee, gut, da ist der Witz ja eigentlich schon gemacht. Aber wir haben eben über Schalke geredet, wir haben gar nicht über den Managerwechsel geredet. Ja, andererseits. Gibt es da was zu reden? Nee, nicht mehr. Der Heidel geht dahin, wie sowieso jeder es vermutet hat. Ja. Ja. Und das war's dann. Gute Entscheidung. Und essen gehen wollen sie jetzt doch miteinander, habe ich gelesen. Ja. Ja, also Held hat das gesagt, jetzt wüsste man ja, mit wem man essen gehen will, wusste man ja vorher nur auch. Das war ihm vorher zu riskant, so ein Blind Date zu machen, oder? Oder vielleicht ging es auch zum Restaurant, das weiß ich nicht. Ja, kann sein, dass man sich da nicht oder einsetzt. Was man essen will. Ja. So, du, weiter? Spiele? Puh. Wir waren bei Schalke. Ja, wir waren bei Schalke, hatten wir Gladbach-Köln, ja. Ach ja, das ist nicht Derby. Das ist nicht... Wegen der Fan. Wieso? Ach so, ja, der weil die Kölner durften nicht mit. Der programmierten Fan, Langeweile. Ja, es durfte nur die Hälfte mit und die, ja. Der Rest war auch noch personalisiert. Ja, und die anderen haben sich dann noch aus Solidarität auch anstecken lassen von der Ödnis. Hm. Ja, das war schrecklich deprimierend, das habe ich zum Teil gesehen. Böser Verlust auch für die Deutsche Bahn, glaube ich. Ja, stimmt eigentlich. Ne? Wahrscheinlich. Massive Umsatzeinbußen. Die nächste Ticketerhöhung können wir hier den Dings, können wir uns bedanken hier. Ja. Beim nicht stattgefundenen Derby. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, danke, ja. Wütend und lustig, ja. Danke. Gut, dass wir die Strumpfhose als Popschutz haben, sonst hätten wir jetzt hier einen Ausschlag. Da, mit Sicherheit. Ja. Ich finde, es sorgt auch für so eine gewisse heimelige Erotik, die Strumpfhose. Müssen wir mal gucken, wie es gleich beim Singen wird. Ja, stimmt. Gut. Was gibt's noch? Naja, Werder irgendwie läuft. Also Werder sieht auch ein bisschen böse aus, ne? Müssen wir mal. Mich würde es freuen, wenn Werder mal wieder gewinnt, dann könnten wir nämlich Thilo einladen. Der kommt nicht, wenn Werder verloren hat. Ach so. Nee, oh. Ist zu schlecht gelaufen. Hoffentlich sehen wir noch dieses Jahr. und dann The Sensational Nagelsmann, ja? Ja, Wahnsinn. Der Bad Boy, der Shootingstar, der Kaugummi in Grund und Boden mümmelte, das Motivationsmonster, ja, der Hammer unter den Trainern, das German Wunderkind, das Milchgesicht, die Trainerhoffnung, The Sensational Nagelsmann. Was sagst du dazu, Bernie? I'm stunned. Yes, me too. Ja. Ich kann gar nichts sagen. Also 3-2, ja, das ist ja so ein Ergebnis, die du bei Hübsch-Debens, damit hättest du ja nicht mehr gerechnet. Ja? Nee, das da gibt es eigentlich nur drei Ergebnisse. 0-1, 3-2 ist nicht in Hübsch-Debens Playbook, möchte ich mal sagen. Nee. Und der Dings hat gesagt, der, wie heißt das Stürmer-Moppelchen bei Hoffenheim? Das ist eigentlich Kevin, nicht Kevin Kurani, sondern Kevin Volland. Volland? Der hat gesagt... Der ist überhaupt nicht moppelig. Ist er? Nein, ich weiß nicht. Der ist einfach bullig. Der ist bullig. Ich mag den sehr gerne. Der hat einfach mal gesagt, da ist schon eine Menge Nagelsmann in der Mannschaft. Und ich finde, da war schon... Also, ich weiß ja nicht, ob das dann... Also, das ist jetzt auch keine... Der ist jetzt auch nicht... Der hat jetzt auch nicht den nächsten... der hat jetzt auch nicht den... wie sagt man? Jetzt wollte ich einen ganz elaborierten Wissenschaftswitz machen. Das Gottteilchen erfunden, der Nagelsmann. Aber er reitet auf der Gravitationswelle. Aber man merkt, dass die Bock haben, zusammen Fußball zu spielen. Mhm. Kann man auch mal so profan sagen, ne? Und das ist schon... Oft ist es, glaube ich, nur das. Und es ist schon mehr, als die meisten haben. Ja. Jetzt tun wir der Liga wieder Unrecht wahrscheinlich. Armin Fee verstreut zum Beispiel im Moment nicht so viel Bock, finde ich. Andi Fee? Der Andi. Habe ich Andi gesagt? Nee, du hast Armin gesagt, stimmt schon. Nee, aber ich finde, man kann jetzt auch mal Sachen falsch sagen. Finde ich auch. Ja. Ihr wisst ja, was wir meinen. Eben. Weil wenn wir jetzt viele Sachen falsch sagen, dann denken die Leute, wenn wir dann Sachen wirklich falsch sagen, das ist nur Absicht, wäre wieder ein Witz von uns. Ne? Siehst du? Ja. So, dann nennen wir den Stürmer von Schalke, dessen Namen wir nicht wussten, Bella Dukandi. Und jeder sagt so, die beiden Lustigen. Und wir wussten es aber natürlich wirklich nicht. Ja. Ja. Genau. Schon wieder eine Denkweise offenbart. Ne? Schon wieder aus der Trickkiste hier. So, dann, das war's eigentlich. Ne? Ja, Werder, ich fürchte ja. Ja. Alle durch. Ja, okay. Toll, dann können wir endlich über das reden, was wir wollen. Ja, was habe ich noch? Wir haben letztes Mal den Messi-Elfer ausgelassen. Der kam irgendwie so kurzfristig rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich hab mittlerweile auch eine Meinung dazu. Okay, bitte. Ich bin dagegen, weil ich finde, ein Elfmeter sollte Mann gegen Mann sein. Ich finde, pass auf, das ist super, Rüdiger. Danke. Weil wenn ich jetzt über, das sieht übrigens schick aus, der Pullover. Den habe ich mir gestern gekauft. Ja, ja, ich war ja dabei. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Samstag, nicht gestern. Danke übrigens. Ja, gerne. Pass auf, so ein Duell im Wilden Westen, ne? So ein High-Noon-Duell. Genau. Stell dir mal vor, dann sagt irgendwie Gary Cooper, wirft die Waffe zum Nebenmann und der schießt. Ja. Ist eigentlich super. Jetzt, wo ich es mir so bildhaft vorstelle, absoluter super Sergio Leone-Witz. Ja. Vielleicht auch Tarantino. Eigentlich großartig. Eigentlich gefällt es genau deshalb. Danke. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich eine Meinung. Eigentlich dachte ich, es ist so ein bisschen schäbig, den Elfer so zu schießen und sensationsgeil. Aber jetzt finde ich es super. Jetzt genau, wo ich stell dir mal vor, diese Situation. High Noon, Gary Cooper, der wartet ja die ganze Zeit auf seinen Feind, der da endlich da mit der Bahn anbimmelt. Ja. Den ganzen Tag. Und dann beim entscheidenden Duell wirft er den Revolver vielleicht, seine Frau, glaube ich, ist ja nicht im Ort. Und kommt er wieder der hin. Ja. Und die schießt. Ja. Sau super. Mensch, ich bin Fan von dem Messi. Okay, also... Ich finde ihn nur so... Ich habe nur einen Kommentar gelesen, wo der Kommentator meinte, naja, das, was ihm daran gefallen würde, ist, wäre halt so die Denkweise von so einem Messi, der egal was, also er nimmt nichts für gegeben hin, er probiert überall was Neues aus. Aber mittlerweile weiß man ja auch, er war nicht der Erste, der es so gemacht hat, sondern... Ach so. Ja, doch, wie heißt der, dieser Holländer, Krüff, wie hieß der? Kräuf. Kräuf, meine ja. Ich, meine ich doch. Ja. Ich habe es extra falsch gesagt. Natürlich. Ja, der hat das auch schon mal gemacht. Ja. Ja, aber der hat das vor YouTube gemacht, deshalb weiß das keiner mehr. Das vor YouTube gibt es nicht mehr. Das ist jetzt quasi nicht mehr... Das war bei den Mayas. Ja, das ist jetzt quasi nur noch... Entweder stand in der Bibel, im Maya-Kalender, aber sonst gibt es ja keine Aufzeichnung mehr vor YouTube. Ja. Ist es Zeit für Kika Lele schon, oder? Kann man eigentlich ich fürchte machen? Schon, ja. Halbe Stunde ist rum. Ja. Na gut. Was können wir machen? Schmidt, ich fordere für meine Mannschaft Gerechtigkeit, springt mir als erstes das in klingt, Augen. Das klingt gut. Ja. Das könnte mir so ein politisches Lied. Ja, aber das sind so Trainer. Ich fordere für meine Mannschaft Gerechtigkeit. Das wäre so Wolf Biermann, ne? Ja. Ich fordere für meine Jungs. Wolf Biermann ist eher Moll, oder? Der hat uns hier um die Ecke gewohnt, das weißt du, ne? Chaussee-Ecke, Invalidenstraße. Ja, im Romantiker-Kiez. Im Romantiker-Kiez. Ich fordere für meine Mannschaft Gerechtigkeit. Sehr gut. Ich fordere für meine Mannschaft Gerechtigkeit. Ich fordere für meine Mannschaft Gerechtigkeit. Das haben sie sich verdient. Und jetzt müssen wir aber weitermachen mit einem anderen Trainer, oder? Ja. Finden wir da irgendeinen O-Ton von Schmidt jetzt hier? Ja. Ah, da ist er. Da ist er. Ah, jetzt. Da müssen wir nicht da weitermachen. Okay. Das war heute ein sehr enges Spiel. Man hat die beiden Mannschaften angemerkt, dass sie unter der Woche intensive Spiele hatten. Uns fehlte der letzte Abschluss. Wir sind durch ein irreguläres Tor in Rückstand geraten. Ich hab den vierten Offiziellen darauf hingewiesen, dass der Freistoß 1000%ig irregulär ausgeführt wurde. Wie ging der Refrain, Rüdiger? Ich fordere für meine Mannschaft Gerechtigkeit. Ich fordere für meine Mannschaft Gerechtigkeit. Ich fordere für meine Mannschaft Gerechtigkeit. Auf die Tribüne, da will ich nicht. Hervorragend. War Sternstunde, oder? Das haben wir jetzt aber noch die Kurve gekriegt. Sternstunde, Star Hour for Rüdiger yes. And Bernie. Okay, was haben wir für Rubriken? Immer der unerwartete Anfang des Bernie M., den hatten wir heute mit Suko, der singende Wirt. Rüdiger Rudolph Breaks It Down for You hatten wir auch. Die Kicker Lele hatten wir auch. Jede Menge Themen, die nichts mit Fußball zu tun hatten, haben wir auch. Haben wir auch. Ja. Aber wir haben alle Spiele versucht, zumindest. Ja, wir haben es versucht. Ja. Wir werden. Ach so, wir könnten noch über die Champions League. Wir haben noch Wolfsburg. Ja. Das habe ich komplett gesehen. Ja. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen hart, wenn man 3-0 führt und dann noch zwei reinkriegt. Das hat so ein bisschen. Das habe ich nur im Ticker. Ach, das war ein bisschen so. Und vor allen Dingen, also man hat das Gefühl, noch 10 Minuten länger und die hätten auch noch den Ausgleich kassiert. Ich bin so demotiviert, demotivierter Fallout-Spieler, seit ich die Haupthandlung geschafft habe. Ach. Und jetzt streife ich so ziellos durchs Wasteland, kann mich nicht entscheiden, ob ich mit meinem Brotherhood of Steel Mann eine schwulen Flirt anfangen soll, weil Das geht? Das geht, ja. Diese ganzen heterosexuellen Geschichten, das langweilt mich langsam. Aber eigentlich... Es gibt Fallout eine völlig neue Wendung. Das Dumme ist, ich habe ja einen Sohn jetzt. Ne? Ich habe ja einen Androidensohn. Ja. Oh, ich spoiler hier Fallout. Tut mir leid. Mal kurz weghören, wer Fallout-Haupthandlung noch nicht zu Ende gespielt hat. Dieser Androidensohn, der weiß nicht, dass er nur ein Android ist. Mhm. Und ich möchte natürlich, dass dem gut geht. Und der wird aber vom Spiel automatisch in so eine ganz unwirtliche Castle geliefert. So ein altes Fort irgendwie. Ja. Und ich möchte ihn aber da weg haben. Ich möchte ihn in den Ort meiner Wahl. So eine echt miese Kita, ja? Oder? Ja, genau. Ich möchte ihn eigentlich in eine andere Kita. Und ich habe so eine Siedlung gebaut. Da sind auch alle meine Kumpels, so ein Riesenmutant und lauter so freundliche Leute. Und da ist auch meine Freundin vor allem. Die könnte sich ein bisschen um ihn kümmern, denke ich. So traditionelles Rollenverständnis. Die kümmert sich ums Kind, während ich irgendwie Mutanten schlachte. Aber der kann da nicht hin. Ich kann den nicht wegtransportieren. Der hockt immer in diesem armen Fort, was irgendwie total direkt an so einem verseuchten Meer liegt. Das ist irgendwie nicht schön. Hm. Und, also eine miese Kita an der Ostsee. Genau, wartet immer drauf, dass ich ihm eine alte Kamera irgendwo herbringe und findet aber keine. Und den Wunsch hat er explizit geäußert? Explizit, ja. Und was meint er mit alte Kamera? Was Analoges oder? Analog, ja. Da gibt es ja nur Analog. Da ist ja quasi, die Welt ist in die Luft geflogen, als alles analog war. Höchst fortschrittlich, aber analog. Da sind wir wieder beim Zusammenbruch der Kulturen. Ja, genau. Stimmt. Das ist ein gutes Dingsbums Ende, ne? Da denke ich jetzt drüber nach. Ja, gut. In diesem Sinne, bleibt irgendwas? Aufrecht. Aufrecht. Ja, genau. Gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.